Du liest vielleicht das Listing nicht. Drum lese ich diesen Text für dich. Von 42 Nanodosen, recht hoch platziert in Kletterrosen. Denkst du vielleicht grad an mich? Den FTF, den kriegst du nicht. Den hat der Owner selbst vergeben. So ist das halt im Kascherleben. Er hat's natürlich nicht gelockt, hat keinen Pfund im Web verblockt. Du kriegst dafür kein Souvenir, denn diese Schmach, die gönnte dir. 42 Nanodosen, 3 Meter hoch in Kletterrosen, hat er erst dunkelgrün lackiert und dann im Dornenfell drapiert. 42 Nanodosen mit Inhalten aus Zellulosen halten Kotschnipsel dir bereit, damit man sich aufs Final freut. Du musst sie schließlich alle finden, fürs Treppchen muss man sich halt schinden. Die Haut zerfetzt, das Blut, das rinnt, weil man sonst nicht das Final findet. Die Kascher waren stark pikiert, fühlten sich ziemlich schikaniert. Es waren doch nur Nanodosen, recht nett platziert in Kletterrosen. Das Ganze nennt sich Mystery, die letzte Dose findet man nie.